Zudem gehen Tiere weit über bloße Kooperation hinaus. Sie setzen sogar ihr Leben aufs Spiel, um die anderen Mitglieder der Gruppe zu warnen. Wenn beispielsweise ein Rudel Virginia-Hirsche fliehen muss, nehmen sie eine spindelförmige Aufstellung, angeführt vom Leittier und mit dem zweiten in der Rangordnung als Schlusslicht. Wenn die Hirsche durch eine Schlucht fliehen, wartet dieser zweite in der Rangordnung am Eingang der Schlucht und blickt dem Eindringling so lange entgegen, bis das Rudel ganz außer Sicht ist. Notfalls so lange, bis er selbst einem Raubtier zum Opfer fällt. Der Glaube, dass Tiere ohne Fühlen und Bewusstsein sind, noch so ein unsinniges Überbleibsel aus der Zeit Descartes, hat zur abscheulichen Praxis der Tierversuche im medizinischen, ja sogar im kosmetischen Bereich geführt. Diese Ignoranz und Arroganz gegenüber nichtmenschlichem Leben erzeugt Tag für Tag millionenfaches furchtbares Leiden. Dabei ist nach heutigem Erkenntnisstand nicht mehr zu bezweifeln, dass Tiere ganz ähnliche Gefühle der Identifikation mit ihresgleichen haben wie Menschen, vielleicht sogar noch intensiver, weil sie, anders als der Mensch, nicht in der Lage sind, sich rational von ihren Gefühlen zu distanzieren. Ich gebe dir nur zwei Beispiele aus einem vor nicht langer Zeit erschienenen und sehr schönen und bewegenden Buch mit dem Titel »Wenn Tiere weinen«. Das Buch ist voller Beispiele von Tieren, die viele der uns Menschen bekannten Gefühle zeigen: Furcht, Hoffnung, Liebe, Freundschaft, Trauer, Wut, Grausamkeit, Mitgefühl, Altruismus, Scham und Sinn für Schönheit. Zunächst ein Beispiel von Trauer über den Verlust einer Lebensgefährtin. Zwei Pazifikdelfine im Marine Park von Hawaii, Kiko und Hoku, waren einander über Jahre hin liebevoll verbunden. Das ging so weit, dass sie einander häufig beim Umherschwimmen in ihrem Becken mit einer Flosse berührten. Als Kiko plötzlich starb, verweigerte Hoku die Nahrungsaufnahme. Er schwamm langsame Kreise mit festgeschlossenen Augen, als wolle er eine Welt, in der keine Kiko war, nicht sehen, wie die Trainerin Karen Pryor schrieb. Man gab ihm eine neue Gefährtin, Koloki, die neben ihm schwamm und ihn streichelte. Obwohl er sich auf sie einließ, hatten Beobachter immer das Gefühl, dass er sie nicht so sehr liebte wie Kiko. Das zweite Beispiel lässt ein Gefühl für Schönheit erkennen. Eines Nachmittags machte der Student Gesa Telecki, der im Gombe-Reservat Schimpansen beobachtete, eine Pause, um zum Grat hinaufzuklettern und den Sonnenuntergang über dem Tanganyika-See zu beobachten. Während er dort saß, bemerkte er zuerst einen, dann einen zweiten Schimpansen, die von unten heraufkletterten. Die beiden ausgewachsenen Männchen waren nicht gemeinsam gekommen und bemerkten einander erst, als sie beide den Grat erreicht hatten. Der Lecky blieb für sie unsichtbar. Sie begrüßten einander mit Hecheln und dem Ineinanderlegen der Hände und setzten sich nebeneinander. In völliger Stille verfolgten Telecki und die Schimpansen den Sonnenuntergang und das allmähliche Verblassen des letzten Tageslichts. Man schätzt, dass auf dieser Erde 1,6 Milliarden verschiedene Arten leben. Und jede Art besteht aus Millionen oder Milliarden Einzelwesen. Stell dir die Erde vor, wie sich eben jetzt all die verschiedenen Lebensformen auf ihr tummeln. Von den Bakterien in deinem Verdauungstrakt bis zu den Walen, von den gigantischen Redwoods bis zu den Flechten, die von ihren Ästen herabhängen, den Spinnen, Flöhen, Orchideen, Fröschen, Blattläusen und Schildkröten. Und vergiss nicht die Galaxien und die Steine und die Dralas. Stell dir die prächtigen Muster und Farben vor, das Zirpen, Schnarren, Summen und Heulen, die scharfen, süßen, fauligen und beißenden Gerüche. Ganz zu schweigen von den Farben, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, den Gerüchen und Lauten, die wir nicht wahrnehmen, und allerlei anderen Phänomenen, für die uns die Wahrnehmungsorgane fehlen. Schier unfassbar der Energieumsatz aller dieser Lebensformen in diesem Augenblick: fressen, kommunizieren, kopulieren, jagen, spielen. Die Harmonie und Ausgewogenheit, die diese ganze wunderbare Selbstschöpfung am Leben erhalten, sind kaum vorstellbar, aber vielleicht ahnst du sie ja. Wenn wir die Natur als Ganzes betrachten, liegt eigentlich auf der Hand, dass sie nur aufgrund eines ungeheuer starken Zugs zu Kooperation und Harmonie existieren kann. Natürlich gibt es Konkurrenzkampf, aber er kann kaum die wichtigste Triebkraft des Lebens sein und selbst aus der Sicht der Biologie spricht wenig dafür. Sind wir aus biologischen Gründen zum Eigennutz gezwungen? Gewiss nicht. Aus biologischen oder psychologischen Gründen sind wir weder zu Eigennutz noch zu Kooperation und Fürsorglichkeit gezwungen. Es ist unsere eigene Entscheidung. Anfang der 70er Jahre verbrachte der Ethnologe Colin Turnbull mehrere Jahre bei den Bambuti-Pygmäen in Belgisch-Kongo. Er verfasste ein sehr schönes Buch über diese Menschen. Die Zuneigung und Freundlichkeit, mit der sie einander begegneten, ihre tiefe Lebensfreude, selbst in Zeiten unglücklicher Liebe oder der Trauer um Verstorbene, und ihre Liebe zur Wildnis, die sie als ihre Versorgerin, Beschützerin und Göttin Mutter ansahen.